Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung gab der deutsche Verlag Acai Media Print in Berlin sein unvergängliches klassisches Werk, das Vaterland mit vereinter Kraft der ganzen Nation selbstständig vereinigen, in Broschüre heraus. Die Veranstaltung zu dessen Herausgabe gab es jüngst im Verlag.